dieser Tabelle sind 483 von 525 Empfängern benannt, die über die Aktion „Das Bundesverfassungsgericht setzt die Grundrechte außer Kraft und die Rechtsgelehrten schweigen, das ist Verrat“ per Post informiert wurden. Hauptsächlich handelt es sich hier um Doktoren und/oder Professoren der Rechtswissenschaften deutscher Universitäten. Diese Menschen lehren unserer Jugend ihr Rechtsverständnis und impfen ihr die Moral ein, die zu dem führt, was wir heute in der Judikative erleben müssen. Trifft die Jugend eine Mitschuld an den heutigen Zuständen? Oder sind sie Missbrauchte? Es wird die Zeit kommen, in der die Menschen Rechenschaft darüber ablegen müssen, was sie seit dem Tag getan haben, als ihnen bestimmte Dinge bekannt wurden. Es könnte dann der Tag ins Feld geführt werden, an dem sie diesen Brief erhielten. Noch ist es, für die meisten zumindest, nicht zu spät, auf dem eingeschlagenen Irrweg kehrt zu machen. Für unsere Kinder, Enkel und alle weiteren Generationen. Für ein freies deutsches Vaterland und ein freies Europa souveräner Nationen. Das Bundesverfassungsgericht setzt die Grundrechte außer Kraft und die Rechtsgelehrten schweigen. Das ist Verrat. Von dem Anschlag auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland betroffen sind die Meinungsäußerungsfreiheit, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, das Prinzip der Gewaltenteilung, der Bindung der Gerichte an das Recht, der strafrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz, das strafrechtliche Rückwirkungsverbot, Artikel 103 Grundgesetz. Diese Rechte und Prinzipien sind die Fundamente eines freiheitlichen Gemeinwesens. Von welchem Verfassungsverrat ist hier die Rede? Von Gerichten der Bundesrepublik Deutschland werden Personen, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und/oder im elektronischen Weltnetz Internet das offizielle Holocaust-Narrativ in Frage stellen, strafrechtlich verfolgt, unter Umständen mit praktisch lebenslänglichen Freiheitsstrafen. Die Betroffenen machen stets geltend, dass § 130 Absatz 3 StGB, der die Leugnung des Holocaust mit Strafandrohung verbietet, kein allgemeines Gesetz im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz und aus diesem Grunde nichtig sei. Jahrzehntelang hat das Bundesverfassungsgericht zu dieser Streitfrage geschwiegen. Erst mit seinem Wunsiedelbeschluss vom 4. November 2009, 1 BVR 2150-08, der zum Verbot der Rudolf-Hess-Gedenkmärsche ergangen ist, in Klammern 130 Absatz 4 StGB, hat sich das Bundesverfassungsgericht einer Stellungnahme angenähert, die aufhorchen ließ. Mit zwei Sätzen war eigentlich alles gesagt. Zitat: In dem § 130 Absatz 4 StGB an die Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft anknüpft und diese unter weiteren Voraussetzungen unter Strafe stellt, greift die Vorschrift in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit ein. Zitat Ende aus Absatz Nummer 51. Und, Zitat, § 130 Absatz 4 StGB ist kein allgemeines Gesetz im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 Alternative 1 Grundgesetz. Zitat Ende aus Absatz Nummer 53. Mit diesen Worten hat das Bundesverfassungsgericht den von sogenannten Holocaust-Leugnern stets geltend gemachten Rechtsstandpunkt bestätigt. Nach deutschem Rechtsverständnis folgt daraus, dass § 130 Absatz 4 StGB wegen Verstoßes gegen Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz nichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hätte seine Unzufriedenheit mit diesem Ergebnis allein mit einem Hinweis an den Gesetzgeber Ausdruck geben dürfen, dass das angestrebte Verbot nur durch eine Änderung des Grundgesetzes in Geltung gesetzt werden könnte. Karlsruhe ist aber einen anderen Weg gegangen. Die Richter bekannten sich offen als Erfüllungsgehilfen der westlichen Besatzungsmächte, indem sie sich unter Berufung auf deren Sinn eine überverfassungsrechtliche Derogativgewalt anmaßten. Ihr zu Absatz Nummer 65 des Wunsiedelbeschlusses formuliertes Geständnis ihrer knechtsseligen Gesinnung lautet wie folgt, Zitat: Die endgültige Überwindung der nationalsozialistischen Strukturen und die Verhinderung des Wiedererstarkens eines totalitär-nationalistischen Deutschlands war schon für die Wiedererrichtung deutscher Staatlichkeit durch die Alliierten ein maßgeblicher Beweggrund und bildete, wie etwa die Atlantikcharta vom 14. August 1941, das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 und das Kontrollratsgesetz Nummer 2 zur Auflösung und Liquidierung der Nazi-Organisation vom 10. Oktober 1945 zeigen, eine wesentliche gedankliche Grundlage für die Frankfurter Dokumente vom 1. Juli 1948, in denen die Militärgouverneure die Ministerpräsidenten aus ihren Besatzungszonen mit der Schaffung einer neuen Verfassung beauftragten. Zitat Ende. Diese Juristen unterschlagen Artikel 146 Grundgesetz, in dem eindeutig zum Ausdruck gebracht ist, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht die Verfassung des deutschen Volkes ist und an dem Tage außer Kraft tritt, an dem eine vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossene Verfassung in Kraft tritt. Artikel 146 Grundgesetz gibt den wesentlichen Gehalt der Grundsatzrede des Vorsitzenden des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates, des Völker- und Staatsrechtslehrers Prof. Dr. Carlo Schmidt wieder, die dieser am 8. September 1948 zur Frage »Was heißt eigentlich Grundgesetz?« vor dem Plenum des Parlamentarischen Rates gehalten hatte. Carlo Schmidt hatte darin dargelegt, dass die zu gründende Bundesrepublik Deutschland kein Staat, sondern die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft und damit das Grundgesetz keine Verfassung, sondern ein Besatzungsstatut sei. Mit der Genehmigung des Grundgesetzes durch die Auftragsmächte haben diese mit Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz die Änderungskompetenz auf den Bundestag und den Bundesrat übertragen, die unter ausdrücklicher Nennung der Änderung diese mit jeweils 2/3 Mehrheit zu beschließen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat das Grundgesetz gegebenenfalls auszulegen, was die Schließung von Regelungslücken mit umfasst. Die Außerkraftsetzung von Grundrechten ist ihm nicht gestattet. Dieses Verbot kann auch nicht durch die Empfindung neuer Rechtsgrundsätze umgangen werden. Mit dem Wunsiedel-Beschluss vom 4. November 2009 sowie mit der Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde der Publizistin Ursula Haferbeck, 90, vom 22.06.2018, 1 BVR 673-18, hat sich das Bundesverfassungsgericht mit einem Trick über das Grundgesetzänderungsverbot hinweggesetzt und nennt seine Erfindung Anerkennung einer Ausnahme. O-Ton Haferbeck-Beschluss, Zitat, hinsichtlich des formellen Erfordernisses der Allgemeinheit, eines die Meinungsfreiheit beschränkenden Gesetzes, erkennt das Bundesverfassungsgericht allerdings eine Ausnahme für Gesetze an, die auf die Verhinderung einer propagandistischen Affirmation der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zwischen den Jahren 1933 und 1945 zielen. Es trägt damit der identitätsprägenden Bedeutung der deutschen Geschichte Rechnung und lässt diese in das Verständnis des Grundgesetzes einfließen. Zitat Ende. Das Grundgesetz ist keine Deutung der Geschichte, sondern der gesetzte Wille eines Gesetzgebers. Ein jegliches Gericht hat diesen Willen zu erforschen und im Einzelfall zur Geltung zu bringen, sonst nichts. Die Deutung der Geschichte ist die Sache der Philosophen, die darin den Gang Gottes durch die Welt zu sich selbst erkennen, sagt Hegel. Die Geschichte hat für Atheisten keine Bedeutung. Von dieser Seite kann nichts in das Verständnis des Grundgesetzes einfließen. Für den Rest der Menschheit fließt sie aus dem Willen Gottes. Für die meisten Gläubigen hat sie die Bedeutung eines göttlichen Strafgerichtes und da ist niemand, der Gottes Handeln be- oder gar verurteilen dürfte. Auch Bundesverfassungsrichter nicht. Es ist jedem überlassen, sich vor der Welt lächerlich zu machen. Doch sollte er das als Privatperson tun und nicht in der roten Robe eines höchsten Richters? Wie können diese Figuren nur glauben, dass ihre Taschenspielertricks unentdeckt bleiben werden? Mit welchem Trick arbeiten Sie hier? Sie malen vom deutschen Volk ein Bild in den düstersten Farben, um den Gedanken nahezulegen, dass, wenn man den Deutschen auch das Leben noch lassen müsse, ihnen jedenfalls die Grundrechte nicht geben dürfe. Im Wunsiedel-Beschluss steht's, wie das geht. Zitat: Paragraph 130 Absatz 4 StBG ist auch als nicht allgemeines Gesetz mit Artikel 5 Absatz 1 und 2 Grundgesetz vereinbar. Angesichts des sich allgemeinen Kategorien entziehenden Unrechts und des Schreckens, die die nationalsozialistische Herrschaft über Europa und weite Teile der Welt gebracht hat. Das menschenverachtende Regime dieser Zeit, das über Europa und die Welt in unermesslichem Ausmaß Leid, Tod und Unterdrückung gebracht hat, hat für die verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eine gegenbildlich identitätsprägende Bedeutung, die einzigartig ist und allein auf der Grundlage allgemeiner gesetzlicher Bestimmungen nicht eingefangen werden kann. Das bewusste Absetzen von der Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus war historisch zentrales Anliegen aller an der Entstehung wie Inkraftsetzung des Grundgesetzes beteiligten Kräfte. Zitat Ende. Absätze Nummer 64 und 65 des Wunsiedel-Beschlusses. Wenn das das Anliegen aller war, warum hat man es nicht in Artikel 5 Grundgesetz abgebildet? Vermutlich, weil allen Beteiligten klar war, dass ein Verbot, die europäische Geschichte frei zu reflektieren, vor vollbrachter Umerziehung des deutschen Volkes von diesem als Fortsetzung des Krieges gegen die Deutschen mit anderen Mitteln rechtzeitig erkannt und erfolgreich abgewehrt worden wäre. In der Erlebnisgeneration wirkten die Lügen der Feinde nicht. Adolf Hitler war das deutsche Volk und das deutsche Volk war Adolf Hitler. Dieses Volk kann Winston Churchill als Leumundszeugen für sich aufrufen. Er schrieb im September 1937 über Hitler, Zitat: Während sich alle diese furchtbaren Umwälzungen in Europa vollzogen, führte der gefreite Hitler seinen langen, geduldigen Kampf um das deutsche Herz. 15 Jahre nach diesem Entschluss, Deutschland zu rehabilitieren, ist es ihm gelungen, Deutschland wieder die machtvollste Position in Europa zu geben. Und er hat nicht nur die Position seines Landes wiederhergestellt, sondern er hat in sehr großem Umfang die Folgen des großen Krieges in ihr Gegenteil verwandelt. Was immer man sonst über diese Großtat denken mag, sie gehört mit Gewissheit zu dem bemerkenswertesten der gesamten Weltgeschichte. Zitat Ende. Schon im November 1935 war im The Strand Magazine sein Aufsatz »Die Wahrheit über Hitler« erschienen. Darin heißt es unter anderem, Zitat: Die Geschichte dieses Kampfes kann nicht gelesen werden, ohne Bewunderung für den Mut, die Aufrichtigkeit und die Kraft der Persönlichkeit, die ihn dazu befähigten, herauszufordern, zu trotzen, zu überwältigen und zu versöhnen. Jedenfalls sich durchzusetzen gegenüber allen Autoritäten, die seinen Weg versperrten. Er und die immer wachsende Schar derer, die sich ihm anschlossen, zeigten zu ihrem patriotischen Feuer und ihrer Vaterlandsliebe, dass es nichts gab, was sie nicht zu tun oder zu wagen bereit wären, kein Opfer von Leben, Gesundheit, Freiheit, das sie nicht selbst bringen oder ihren Gegnern auferlegen würden. Zitat Ende. Am 4. Oktober 1938, 4 Tage nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens, äußerte Churchill, Zitat: Unsere Führung muss wenigstens ein Stück von dem Geist jenes deutschen Gefreiten haben, der, als alles um ihn herum in Trümmern gefallen war, als Deutschland für alle Zukunft in Chaos versunken schien, nicht zögerte, gegen die gewaltige Schlachtenreihe der siegreichen Nation zu ziehen. Zitat Ende. Nachweis im Werk von Hans Grimm. Warum, woher, aber wohin? 1954, Seite 147 und folgende. Die Deutung der Weltgeschichte ist nichts für Zwerge, weil sie nicht weit sehen können. Worum es damals in Europa ging und heute noch geht? Wer wusste das besser als der Russe Dostojewski und der Brite Winston Churchill? Dostojewski vermerkte in seinem Tagebuch im Jahr 1880, Zitat: Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles, sowohl Europa wie auch die Aufklärung. Die ganze Zivilisation und den Sozialismus, besonders den Sozialismus. Denn durch ihn wird er das Christentum mit der Wurzel ausrotten und die christliche Kultur zerstören. Und wenn dann nichts mehr als die Barbarei übrig bleibt, dann wird der Jude an der Spitze des Ganzen stehen. Zitat Ende. Aus Fjodor M. Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers, notierte Gedanken 1880-81, München 1996. Nicht weniger eindringlich warnte Winston Churchill 1920. Zitat: Der Konflikt zwischen Gut und Böse, der unaufhörlich in der Menschenbrust fortlebt, erreicht nirgendwo eine solche Intensität wie bei der jüdischen Rasse. Die Doppelnatur der Menschheit ist nirgendwo stärker und schrecklicher veranschaulicht. Mit der christlichen Offenbarung schulden wir den Juden ein ethisches System, das, auch wenn es vollständig vom Übernatürlichen getrennt wäre, unvergleichbar der kostbarste Besitz der Menschheit sein würde, wert die Früchte aller Weisheiten und Lehren zusammengenommen. Aus diesem System und diesem Glauben heraus wurde auf den Ruinen des Römischen Reiches unsere ganze existierende Zivilisation aufgebaut. Und es ist gut möglich, dass diese so erstaunliche Rasse dabei ist, ein anderes System von Moral und Philosophie zu produzieren. So böse, wie das Christentum gut ist, dass, wenn es nicht aufgehalten wird, alles das, was das Christentum ermöglicht hat, für immer vernichten wird. Es scheint fast so, als ob das christliche Evangelium und das Evangelium des Antichristen dazu bestimmt waren, ihren Ursprung in demselben Volk zu haben und dass diese mystische und geheimnisvolle Rasse wie die höchste Manifestierung sowohl des Göttlichen als auch des Teuflischen ausersehen war. Zitat Ende. Aus Zionismus gegen Bolschewismus, ein Kampf um die Seele des jüdischen Volkes, in Sunday Herald am 8. Februar 1920, Seite 5. Dass Hass auf alles Deutsche zum Kernbereich der jüdischen Identität gehört, bezeugt in unseren Tagen ein leidenschaftlich hassender Eli Wiesel, zweifacher Nobelpreisträger, 1952 für Literatur und 1986 für den Frieden, und Großmeister der Propagandalügen gegen das deutsche Volk. Er steht dafür, Zitat: Jeder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Hasses bewahren, des gesunden männlichen Hasses gegen das, was der Deutsche verkörpert und was im Wesen des Deutschen liegt. Zitat Ende. Aus Eli Wiesel, Appointment with Hate, Legends of Our Time, Elven Books, New York, 1968, Seite 177. Es scheint so, als sei dieser Hass in Karlsruhe angekommen. Und es ist höchste Zeit, dass wir diese Hasser loswerden. Ungewollt helfen sie uns dabei, indem sie jetzt offen jeglichen Anstand hinter sich gelassen haben. Mit ihrem Haferbeck-Beschluss vom 22. Juni 2018 fordern sie die Intelligenz der ganzen Welt heraus, indem sie die Infragestellung eines Verbrechens mit dem Gutheißen eben dieses Verbrechens identifizieren. Man könnte meinen, da sind Irre am Werk, die man nicht länger frei herumlaufen lassen darf. Mit dem Wunsiedel-Beschluss vom 4. November 2009 hatten die Talmudisten einen Wortschwall in die Welt gesetzt, der gespickt war mit Leckerbissen für freiheitlich gesonnene Leser. Das fühlte sich so an, als wollten die Schamanen der mosaischen Gerechtigkeit die Holo-Inquisition endlich in die Tonne treten. Auch Heribert Prantl von der Süddeutschen hatte diesen Eindruck und schlug Alarm. Reinhard Müller von der FAZ forderte die Beibehaltung des Staatsunrechts. Im Wunsiedel-Beschluss war, so dachte man, eine rote Linie für die machthabenden Freiheitsfeinde aufgezeigt. Ihre Losung »Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit« wurde ausdrücklich widerrufen. Zitat: Das Grundgesetz gewährt Meinungsfreiheit im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen Auseinandersetzung, vielmehr grundsätzlich auch den Feinden der Freiheit. Zitat Ende, heißt es jetzt in Absatz Nummer 67 des Wunsiedel-Beschlusses. Gleichzeitig aber wird die Meinungsäußerungsfreiheit im wichtigsten Bereich des Geisteslebens für das Ringen um das völkische Identitätserlebnis total entkernt. Der Trick, der dabei zur Anwendung kommt, ist die Unterscheidung zwischen Tatsachenbehauptung und Meinung. Falsche Tatsachenbehauptung fallen nicht in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, heißt es. Das Problem, was im Raum der geschichtlichen Ereignisse justiziable Tatsachen sind, wird ignoriert. Der Holocaust gilt in Justizkreisen als Tatsache mit Offenkundigkeitsrang. Wer also sagt, den Holocaust hat es nicht gegeben, der stelle eine falsche Tatsachenbehauptung auf, die nicht durch Artikel 5 Grundgesetz geschützt sei. Ursula Haferbeck ist zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden, weil sie in Vorträgen und Interviews gestützt auf die in Moskauer Archiven gefundenen Kommandaturbefehle für das Konzentrationslager Auschwitz ihre Überzeugung geltend gemacht hat, dass Auschwitz kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen sei. Schon zu Konrad Adenauers Regierungszeit hatte der Bundesgerichtshof zutreffend erkannt, dass Aussagen über politische bzw. geschichtliche Ereignisse keine Tatsachenbehauptung und grundsätzlich nicht justiziabel seien. Seinerzeit wirkte in den Bundesrichtern noch die deutsch-philosophische Bildung, die diese Einsicht ermöglichte. Diese Bildung ist unter Feindeinwirkung dem Richterstand inzwischen verloren gegangen. Mit seinem Haferbeck-Beschluss setzt das Bundesverfassungsgericht noch einen drauf. Die Unterbringung der inkriminierten Äußerung unter das Dach der Tatsachenbehauptung reichte ja für eine Verurteilung nicht aus. Es musste zusätzlich eine Eignung der geäußerten Gedanken zur Störung des öffentlichen Friedens konstruiert werden. Für Karlsruhe eine leichte Fingerübung. Wir lesen in dem Beschluss, Zitat: Die Überschreitung der Friedlichkeit liegt hier darin, dass die Leugnung als das Bestreiten des allgemein bekannten unter dem Nationalsozialismus verübten Völkermordes vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nur so verstanden werden kann, dass damit diese Verbrechen durch Bemäntelung legitimiert und gebilligt werden. Die Leugnung wirkt damit ähnlich wie eine Billigung von Straftaten, die in § 140 StGB auch sonst unter Strafe gestellt ist und kommt auch ihrerseits der Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft nach § 130 Absatz 4 StGB gleich. Die Leugnung der nationalsozialistischen Verbrechen des Völkermords ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte geeignet, die dem Äußernden geneigte Zuhörerschaft zur Aggression und zu einem Tätigwerden gegen diejenigen zu veranlassen, die als Urheber oder Verantwortliche der durch die Leugnung implizit behaupteten Verzerrung der angeblich historischen Wahrheit angesehen werden. Zitat Ende. Das ist nichts Geringeres als ein Sprachverbrechen. Man würde sich mitschuldig machen, wollte man in diesen Wortgelanden noch ein ernst gemeintes Argument suchen wollen. Das deutsche Volk sieht sich vor die Aufgabe gestellt, dieses Bundesverfassungsgericht in die Wüste zu schicken. Wer als deutscher Rechtslehrer auch jetzt noch zu diesem Verbrechen schweigt, der wird alles verlieren. Vielleicht auch den Respekt und die Zuneigung seiner Lieben. Horst Mahler am 20. Februar 2019.